Wo bin ich? In einer Straße. Ich bin erschrocken. Warum erschrecke ich mitten unter so vielen Menschen? Ich weiß es nicht. Die einen wollen dahin, woher die anderen kommen. Ich habe es tausendmal gesehen. So ist es in Marseille, Frankfurt, Los Angeles, so ist es hier. Warum bin ich erschrocken? Ich habe einen Mann gesehen. Einen seltsamen Mann. In diesem Augenblick lässt er die schmutzige Hauswand los, an die er sich bisher gelehnt hat. Vielleicht ist gar nichts Besonderes an ihm. Lang genug hat er die Laufschrift am Dach des Bürohauses gelesen. Jetzt geht er zum Rand des Bürgersteigs. Er ist ganz durchschnittlich, ein beliebiger Fußgänger, vielleicht 40 Jahre alt oder mehr. Uralt. Er hat einen Regenmantel an so vertragen, dass man nicht sagen kann, er war einmal grau, grün oder braun. Eine Mütze mit großem Schirm, die die Augen beschattet. Ich kann den Mann nur von der Seite sehen, während er die schmutzige Hauswand des Stundenhotels loslässt und zum Fahrdamm geht. Hat er die Augen zu? Oder hat er gar keine Augen? Nein, die Haare fallen ihm nur in die Stirn. Er muss Augen haben. Wie könnte er sonst mitten durch die Autos gehen? Auf den Verkehrspolizisten los. Verzeihen Sie. Bitte schön. Können Sie mir sagen, wie ich hier zur Schwanthaler Straße komme? Erste Straße links, dann rechts ab. 19. Mai 1963. Wie bitte? Ich habe Danke gesagt. Sie haben mich angehaucht, Mann. Warum fragen Sie, wenn Sie es gemerkt haben? Hey, stehen bleiben, was fällt Ihnen ein? Ach, lassen wir ihn laufen. Wer großzügig ist, ist überlegen. Der Verkehr ist wichtiger. Woanders sind Ampeln, hier hebe ich den Arm. Halt, wenn ich ihn hebe, aber wenn ich mich mit dem Kameraden an der nächsten Kreuzung abgestimmt habe, wenn ich die Wendung mache, auf die ihr schon lange wartet, wenn ich die Arme ausbreite und euch meinen Segen gebe, dann sputet euch, lauft! Die Wagen scharren schon. Sie wollen fahren, Tag für Tag, Nacht für Nacht, Jahr für Jahr. 1961, 62. »63. Spute dich. Ich lenke die fauchenden Wagen. Vorne ein Kreuzer, wer weiß, wem er gehört. Dahinter ein Taxi. Spute dich. Was ist mit mir? Bin ich blind? Ist das ein Laster oder eine Tram, das Ding da? Fabrikat und Baujahr? Cabrio oder Limousine? Was für eine Farbe? Bin ich blind?« Muss wechseln. Arm hoch. Fußgänger sind harmlose Leute. Merkwürdige Leute. Haben Tauben auf den Köpfen. Auf den Schultern. Auf den Händen. Kann also doch sehen. Aber wie nur auf einmal. Fußgänger sind selber Tauben. Riesengroße Tauben. Auf mich los. Um mich herum, machen einen großen schwarzen Wind. Schwarz, schwarz, schwarz. Komm. Wohin? Sei mein Gefangener. Dein Gefangener? Bist du der Mann, der mich vor 2 Jahren nach der Schwanthaler Straße gefragt hat? Ja. Ach, dieser Mann. Dieser Mann also. Dieser Mann. Ich bleibe dem Mann, der den Verkehrspolizisten angehaucht hat, auf den Fersen. Eben liest er wieder die Reklame. Dunst färbt die goldenen Wörter brandrot. In Genf wird scharf geschossen. Ein netter Mensch ist mehr wert als Gold. Der Lohnkonflikt hat sich verschärft. Unser Wochenende ist immer schön. Überall treiben Agenten ihr Spiel. Da er Kinderstimmen hört, liest er nicht weiter. Er sieht den Kindern entgegen. Sie gehen in zwei Reihen. Vorn eine Lehrerin, hinten ein Lehrer. Dann sind sie in ihren Anoraks und Nietenhosen vorüber. Da schließt er sich ihnen an. Gary Cooper ist tot. Schon lange, hätte mein Großvater sein können. Anthony Perkins war auf seiner Beerdigung. Wer ist denn das? Mensch, du lebst auf dem Mond. Ich bin für Gagarin und Shepard. Ha, ich für Titov. Er ist 17 Mal um die Erde geflogen. Wie langweilig. Er war nicht der Erste. Gar nicht langweilig. Wenn du das nochmal sagst, dann... Was ist da? Anständig benehmen bitte ich mir aus, ja? Du, ein Spielzeugladen. Ja und? Ansehen. Wir sind doch keine Kinder. Nicht die Wawaus, Mensch. Die Raumflugkapsel. Ich habe noch nie eine Raumflugkapsel gesehen. Sie stehen vor dem Fenster. Sie deuten auf die Raumflugkapsel. Jener, den ich nicht aus den Augen lasse, ist hinter ihnen. Sie merken es und drehen sich um. Doch da kommt der Lehrer schon angelaufen. 36, 37, wo bleibt ihr denn? 38, 39, 40, vollzählig, Gott sei Dank. Ich habe aufgepasst. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Bitte, 2. November 1986. Ist Ihnen nicht gut? Wieso? Weil Sie seufzen. 11. April 1962. Ich würde an Ihrer Stelle zum Arzt gehen. Sie sehen schlecht aus. Da, da ist ein Schild. Ich verlese das Protokoll. Langenstadt, den 11. April 1962. Aber ich kann nicht schwimmen. Zu einer geheimen Gerichtsverhandlung zusammengetreten, tagend an einem unbekannten Ort, den nur der Angeklagte und Verurteilte nicht kennt, dem die Augen verbunden sind. Aber ich kann nicht schwimmen. Wiederhole ich im Namen des Gerichts den Sachverhalt. Es war auf einer Kindergesellschaft, wie die Erwachsenen es ausdrücken, mit Coca-Cola, belegten Broten und Schreibspielen. Es war verboten worden, Mädchen einzuladen. Aus Langeweile wurde ferngesehen. Alle, bis auf den Angeklagten und Verurteilten, waren für Kanal 1, wo ein Western laufen sollte. Der Angeklagte und Verurteilte war für Kanal 2 mit einer Quiz-Sendung. Er behauptete, durch eine technische Störung sei Kanal 1 ausgefallen. Folglich wurde Kanal 2 betastet. Der Angeklagte und Verurteilte hatte gelogen. Aber ich kann nicht schwimmen. Er wollte nicht, wie die anderen wollten. Aber ich kann nicht schwimmen. Er erklärte, dass es sein gutes Recht sei, zu hören und zu sehen, was ihm gefiele. Aber ich kann nicht schwimmen. Sein Schicksal war entschieden. Aber ich kann nicht schwimmen. Die Verhandlung hat stattgefunden, die Anklage wurde verlesen, der Angeklagte und Verurteilte gestand, die Verteidigung hatte nichts zugunsten des Angeklagten und Verurteilten vorzubringen. Das Urteil wurde gesprochen. Aber ich kann nicht schwimmen. Das Urteil lautet: Der Angeklagte und Verurteilte wird so lange immer wieder in den Fluss geworfen, der diese Stadt durchzieht, bis er nicht mehr auftaucht. Ich kann nicht schwimmen. Selber dran schuld. Ausgefertigt, unterschrieben. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Komm. Wer bist du? Ich bringe dich dorthin, wo du es besser hast als hier. Du lügst. Ich sage die Wahrheit. Testpilot Josef? Da falsche Anrede, keine Antwort. TPJ. Wer spricht? ZEAG. Auflösen. Zentrale Erdeaufnahmegerät. Fragen stellen. Position angeben. Strahlungsgürtel Beta passiert, Venus in Sicht. Ist die Kapsel in Ordnung? Tadellos. Wie befinden Sie sich selbst? Mittel. Warum nicht gut? Weiß nicht. Datum? 2. November 1986. Durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Welche Zahl fehlt? Keine. Gegenteil von schwarz? Weiß. Von dick? Klein. Farbe des Himmels bei schönem Wetter? Blau. Farbe der Blätter im Herbst? Gelb oder braun. Wie oft ruft der Kuckuck? Verschieden. Husten Sie? Ich huste. Haben Sie Nierenschmerzen beim Husten? Nein. Hören Sie auf damit. Geht nicht. Warum nicht? Ersticke. Husten Sie etwa immer noch? Nein. Aber ich sehe etwas. Was sehen Sie? Etwas, was es nicht gibt. Gespenst, Märchenbuch. Hexe, Feuerhexe auf dem Dach. Dach aus Stroh, lang, dünn, rot. Wie fasst es sich an? Wie Stroh. Nein, nicht wie Stroh, wie Feuer. Aussteigen. Wozu? Befehl. Weigere mich. Es ist ernst, Josef. Weiß ich, es geht nicht. Die Kapsel glüht. Keine Feuerhexe, das Feuer selber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich kann ja wieder zählen. Wie oft ruft der Kuckuck? Keinmal. Wie oft ruft er? Komm. Was soll ich? Dein Kuckuck ruft. Bist du mein alter Lehrer? Nein. Anständig benehmen bitte ich mir aus, ja? Ich bin ein anderer. Ach, du bist der Mann bei dem Spielzeugladen. Vor 25 Jahren, als ich mir die Raumflugkapsel ansah. Komm mit. Ahne ich, wer der Mann ist, den ich nicht aus den Augen lasse? Sein Atem ist tödlich. Er fährt wie ein Flammenwerfer aus ihm heraus, der spät zündet. Ich fürchte mich. Aber ich muss mich vergewissern. Ich kann ihm kaum folgen. Er scheint zu schweben, durch die Fußgänger hindurch. Sie gehen geradeaus, weil sie ein Ziel haben. Zwei begegnen sich. Tag. Tag. Lange nicht gesehen. Ewig. Wie geht's denn immer? Man lebt. Ja, so ist es. Eben. Also, mach's gut. Mach's besser. Geht jener einem von den beiden nach? Nein. Aber dort sticht ein Mann mit der Spitze eines Stocks in die Fahrscheine und Kinokarten, streift sie in einen Korb. Ich beseite euren Dreck. Deshalb meint ihr, ich wäre dreckiger als der Dreck, den ihr macht. Aber ihr irrt euch. Morgen ist es umgekehrt. Dann spießt ihr meinen Dreck auf und ich gehe wie ihr spazieren. Leider weiß ich nicht, wann morgen ist. Morgen oder in 10 Jahren. Nur eins weiß ich genau. Es wird sich alles umdrehen. Sieht der Straßenkehrer den Mann mit dem Regenmantel? Nein, er kümmert sich nicht um ihn. Er hat ein Kinoprogramm aufgepickt und sieht hinein. Brigitte Bardot. Hoffentlich erwischt mich keiner dabei. Die jungen Leute würden mich auslachen. Sie können sich nicht vorstellen, wie gut es alte Männer jetzt haben. Früher hatte so einer wie ich längst vergessen, wie ein junges Mädchen aussieht, wenn es nichts anhat. Heute hat man's bequemer. Was wird jener jetzt tun? Er steht unbeweglich da. Obwohl er die Fußgänger behindert, rempeln sie ihn nicht an. Sie schlagen einen Bogen um ihn. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Warum geht er nicht weiter? Wartet er auf ein Zeichen, das ihm befiehlt, den einen oder den anderen anzuhauchen? Den einen oder den anderen? Weshalb nicht mich? Ich stehe hinter ihm. Schon wenn ich seinen Hinterkopf sehe, erstarre ich. Wie wird es jetzt sein, wenn er sich umdreht? Bisher habe ich sein Gesicht nicht gesehen. Dreht er sich um? Nein. Er geht weiter die Straße entlang. Er passiert einen Jungen, der einen Notizblock in seiner Jacke versteckt hat und hineinkritzelt. Von Nord nach Süd, 17 VW, 18, 19, 9 Mercedes, 10 Mercedes, 6 Opel, 7 Fiat. Von Süd nach Nord, 10 VW, 11, 12, 13 VW, 4 Mercedes, 3 Opel, 3 Fiat. Von Nord nach Süd, 20 VW, 11 Mercedes, kein Opel 8 Fiat, 9, 10, 11 Fiat. Fiat holt auf. Fiat holt auf. In der Ferne sehe ich das U der Untergrundbahn. Der, hinter dem ich herlaufe, beeilt sich. Das U scheint sein Ziel zu sein. Er überholt einen jungen Mann, der mit ein paar Mädchen scherzt. Was ist der Unterschied zwischen einem Ei und einem Büchsenöffner? Und einen Mann, der mit sich selbst spricht. Die Schulbücher müssen vernichtet werden. Mit den Schulbüchern fängt alles an. Hänschen klein ging alleine in die weite Welt hinein. Die Schulbücher lügen. Stock und Hut steht ihm gut, ist ganz wohlgemut. Er ist nicht wohlgemut. Er ist nicht wohlgemut. Die Schulbücher müssen vernichtet werden. Jener bleibt an der U-Bahn stehen. Zuerst denke ich, er wendet sich an den Mann, der sich auf einen Klappstuhl gestellt hat. Er hält eine Bibel in der Hand und ruft: Der Leviathan ist über uns alle gekommen, Freunde. Was machen wir da? Beten, beten und nochmal beten. Tätig beten, Freunde. Kein Lippenbekenntnis. Beten durch Handeln. Seht, ich lege meine Bibel weg. Ich lege sie nicht weg, weil ich sie verachte. Im Gegenteil, ich liebe sie. Ich liebe sie so innig, dass ich sie auswendig kann. Besonders die Bergpredigt, Freunde. Lebt, wie es Jesus Christus in der Bergpredigt gelehrt hat, und ihr werdet den Leviathan überwinden. Den Leviathan in euch und den außer euch. Aber der andere bleibt auch bei dem Redner nicht stehen. Er geht zu einem alten Mann, der auf das Band der Rolltreppe sieht. Der Alte schaut rasch einmal hinter sich und sieht den anderen. Er stutzt. Dann nickt er. Er schaut wieder auf das Band, als gäbe es nur diese eine Bewegung für ihn. Dieses sichtbare Rollen nach oben, das Verschwinden, das unsichtbare Rollen nach unten, das Auftauchen derselben schadhaften Stelle, desselben Flecks, 100 Mal, immer wieder. Der Greis steht gebückt. Sucht er etwas? Was sucht er? Er will, scheint es, nur die Schuhe von denen sehen, die aus dem U-Bahn-Schacht zur Straße hinaufschurren. Die Schuhe sind mir genug. Da staunst du, was? Die Schuhe, die sauberen und dreckigen, die altmodischen und modernen, die Halbschuhe und die Stiefel, die Schuhe mit den schiefen Absätzen und die Schuhe nach Maß. Aber Männerschuhe müssen es sein. Andere gehen mich nichts an. Ich werde meinen Sohn an den Schuhen erkennen, die er anhatte, als er vor 16 Jahren in diese Höhle hinabkletterte. Wer solche zerrissenen Schuhe an den Füßen hat, dem zieht man sie nicht aus. Ich habe ihn damals gewarnt, durch die U-Bahn zu fliehen. Aber er wusste es besser. Er war Soldat und ich war schon damals ein alter Mann. Oben ist der Feind, sagte er. Die U-Bahn kennt er nicht. Ist der Feind so dumm? Fragte ich. Und was ist, wenn er euch oben abfängt? Oder wenn er alles unter Wasser setzt? Er kennt die Ausstiege nicht, antwortete er. Ich glaubte ihm. Bis zu diesem Augenblick. Aber jetzt stehst du hinter mir. Ich stehe hinter dir. Ich habe mich nach dir umgedreht. Ich habe dich gespürt. Wenn man so alt ist wie ich, weiß man über dich Bescheid. Du hauchst die Menschen einmal an und es ist soweit. Gleich oder bald oder irgendwann. Mit deinem Atem ziehst du ihnen ihren Atem aus dem Leib. Mit mit deinem riesengroßen Atem ihren winzigen Atem. Hauchst du mich jetzt an? Gleich. Warte noch ein bisschen. Vielleicht kommt mein Sohn noch. Die Rolltreppe bewegt sich. Einer will nach oben. Es sind fremde Schuhe. Es ist nicht mein Sohn. Warte, ich verspreche dir, wenn es auch der Nächste nicht ist, komme ich mit. Langweilst du dich? Ich langweile mich nie. Ich werde dir die Zeit vertreiben. Ich erzähle dir von meinem Sohn. Ich denke nur an den Augenblick, als er hinabstieg. Er kam von ganz oben und ging nach ganz unten. Er war Turmbeobachter. Er musste melden, was er sah, in der Luft und auf der Erde. In der Luft meldete er 100 feindliche Flugzeuge. Und auf der Erde meldete er 1000 tote Soldaten, Frauen und Kinder. Alle so schwarz wie Schneiderpuppen und so klein wie Kinderpüppchen. Die Häuser brannten, aus dem Feuer fuhr der Wind, der Sturm blies ins Feuer, die Menschen rannten fort, fort von dem Feuersturm, aber der holte sie ein. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Das glaube ich dir nicht. Du willst es nicht wahrhaben, was du damals angerichtet hast. Oder hast du es gar nicht angerichtet? Nein. Die Menschen haben es für dich angerichtet. Ich weiß es nicht. Dir ist doch alles bekannt. Du weißt auch, ob mein Sohn noch lebt. Du hast ihn selbst geholt, wenn er mich wirklich verlassen hat. Lebt er noch? Komm. Sag mir eins, ehe du mich anhauchst. Was? Immer mehr Menschen sterben auf einen Schlag. Nicht du bringst sie um. Die Menschen bringen sie um. Ist dir das recht? Nein. Dann komm. Komm du zu mir. Dein Atem tut gut. Weg. Ich sehe ihn nicht mehr. Auch der Greis ist nicht mehr da. Jene, den ich jetzt erkannt habe, hat ihn fortgebracht. Wohin? Eigentlich müsste ich fliehen. Weg, weg. Aber ich bleibe. Ich warte auf ihn. Er lässt mich nicht mehr los. Er ist es, der meine Füße bewegt. Wie von einem verborgenen Lasso gefangen genommen, gehe ich unter dem Regen. Alle anderen Fußgänger haben sich untergestellt in den Passagen unter den Schutzdächern der Warenhäuser. Sie lachen über mich. Ich sehe nur den anderen. Er ist weit voraus. Er ist dort, ich gehe hier, und doch gehen wir zusammen. Ich versuche, ihn einzuholen an den Emailschildern vorbei, die neben den Haustüren angebracht sind. Lebensversicherung, Abbruchunternehmen, sanitäre Anlagen, diplomierter Fahrlehrer, Annoncenexpedition, internationale Moden, Facharzt für Nervenkranke, Handlesekunst. Ob er das auch liest? Falls er es liest, kümmert er sich nicht darum. Der Alltag der Menschen schnappt nach ihm wie die Mäuler der Untiere, denen die Heiligen ausgesetzt sind. Doch sie falten einmal die Hände und die Bestien werden zu Lämmern. Er hat den Fluss erreicht. Die Brücke mit den Fahrbahnen für die Eisenbahn, die Hochbahn, die Fahrzeuge, mit den Wegen für Fußgänger. Ich rieche den Fluss. Das Brackwasser, die Abwässer, die freie Strömung. Er steigt die Treppe hinab, die unter die Brückenbögen führt. Ich stehe auf der obersten Stufe. Er stößt auf zwei Liebespaare, die sich vor dem Regen hierher gerettet haben. Der eine junge Mann erklärt seinem Mädchen, dass er etwas Besonderes ist. Wenn du mir nicht glaubst... Ich glaube dir nicht. Dann werde ich es dir beweisen. Was willst du mir beweisen? Ich habe es dir tausendmal gesagt. Ein Warenhausverkäufer und berühmt. Wenn du an mir zweifelst... Ein Handschuhverkäufer und berühmt. Dann liebst du mich nicht. Ich und dich lieben. Du hast es geschworen. Als ich dich noch liebte. Und jetzt? Liebe ich dich nicht mehr. Doch! Nein. Würdest du mich wieder lieben, wenn du wüsstest, dass ich das Äußerste vollbringe, was ein Mensch tun kann? Was wollen Sie hier? Mich unterstellen, es regnet. Ausgerechnet hier und ausgerechnet jetzt? Ich will Sie nicht stören. Sie haben schon gestört. Verzeihung, 7. Juli 1962. Gehen Sie endlich. Er hat etwas zu dir gesagt. Ich habe es nicht verstanden. Das ist nicht wahr, sogar ich habe es verstanden. Ach, Quatsch. Er hat eine Zahl genannt. Eine Zahl? Doch im Leben keine Zahl. Du willst mich bloß ärgern. Wie käme ich dazu? Du willst mich quälen. Wenn man nicht liebt, quält man nicht. Ich verachte dich. Warum? Ach, wie könnte ich jemanden achten, der sich von fremden Leuten anhauchen lässt und in Warenhäusern Handschuhe verkauft? Bitte ein paar Handschuhe Größe 6, junger Mann. Puh, wie sprichst du denn mit mir? Bitte ein paar Handschuhe Größe 6, junger Mann. Was hast du vor, um Gottes Willen? Sie ist etwas verärgert, der Fahrstuhl ging nicht. Was hast du vor? Haben Sie nun Damenhandschuhe oder nicht? Bitte. Glacé, Wildleder, Seide oder Zwirn. Glacé. Farbe. Komm, wir gehen in ein Geschäft, wo man höflicher bedient wird. Sei doch nicht so eklig zu ihm. Armlang. Ein Sporthandschuh. Und wäre dies das Rechte? Zu dunkel. Oder dies? Ich sehe, Sie haben nichts für mich. Ich muss leider verzichten. Ich verzichte auch. Worauf? Wir stehen im 5. Stock. Wir haben es gemerkt. Wir sind noch immer ganz außer Atem. Wir stehen unmittelbar im Geländer. Machen Sie keine schlechten Witze. Etwas für Selbstmörder. Wer in den Lichthof hinunterstürzt, lebt nicht mehr. Ist das das Äußerste, von dem du sprachst, als du so angabst unter dem Brückenbogen? Junger Mann, seien Sie vernünftig. Man lebt nur einmal. Woher wissen Sie das? Ein toter Mensch ist nichts als ein Haufen Dreck. Woher wissen Sie das? Ich bitte dich, hör auf mit dem Unsinn. Zuerst bin ich ein Haufen Dreck. Aber dann werde ich ein Stern sein. Ein Stern! Ich liebe dich. Ich fliege mit dir. Was wollen Sie? Haben Sie mich nicht unter dem Brückenbogen angehaucht? Damit fing mein Unglück an. Ich fange dich auf. Es ist zu spät. Die 20 Meter in den Lichthof in Napp dauern nur 1,5 Sekunden. Ich fange dich auf. Und dann? Ich mache dich zu einem Stern. Der andere junge Mann trocknet das Gesicht seiner Freundin mit einem Taschentuch ab. Erst den Regen aus den Haaren wischen. Ach, die hässlichen Haare. Sie sind schön. Jetzt die Ohren trocknen. Die Ohrläppchen sind so groß. Ja, davon verstehst du nichts. Die Stirn. Mit den Falten. Du denkst zu viel. Ist es dir nicht recht? Ich bin stolz darauf, dass du studierst. Komm, jetzt die Augen. Das Einzige, was gut ist. Übertreibe nicht. Die Nase. Du hast mir versprochen, nie meine Nase zu erwähnen. Ich liebe sie. Der Mund. Küss mich. Ich küsse dich. Lass, es kommt jemand. Der Regen lässt nach. Mm. Es wird wieder schön. Ja. Störe ich? Wir sind ein Liebespaar. Verzeihen Sie bitte. 7. Dezember 1981. Gott sei Dank ist gegangen. Was war das? Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Ich auch nicht. Mir war so, als wäre es eine Zahl gewesen. Eine Zahl? Wieso eine Zahl? Erst muss ich dir die Haare abwischen. Ach, die hässlichen Haare. Sie sind schön. Sie waren vielleicht einmal schön, damals. Unter der Brücke. Damals hast du auch gesagt, dass sie nicht schön wären. Du hast dich damals geirrt und heute irrst du dich wieder. Jetzt die Ohren. Ich weiß, du ärgerst dich über sie. Du meinst, deine Ohrläppchen sind zu groß. Aber ich muss sie trotzdem abtrocknen. Ekelst du dich nicht? Eine Frau, die so schwitzt. Wenn man krank ist, schwitzt man. Ich habe dich etwas gefragt. Ob du dich nicht ekelst. Leute, die Krebs haben, sind eine Last. Ich liebe dich und also ekle ich mich nicht vor dir. Komm, jetzt die Stirn. Ich liebe dich doch. Die Stirn mit den vielen Falten. Die Augen. Du hättest sagen müssen, du denkst zu viel. Das hast du damals auch gesagt. Die Augen. Wisch sie mir tüchtig ab, damit ich dich sehen kann. Weinst du? Nein, nein, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu weinen. Ich gehe einmal nach nebenan. Weinst du? Nein, ich hole nur ein anderes Handtuch. Ich will aber nicht allein sein. Du bist nicht allein. Wer bist du? Ein Freund. Nein. Komm mit. Wohin? Wo du nicht krank bist. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Du wirst nicht mehr leiden. Ich will nicht. Ich will leiden. Ich will leben. Hast du etwas gesagt? Nein, du schläfst. Komm, ich wisch dir die Nase ab. Da schwitzt man am meisten. Wie gut, dass du schläfst. Dann merkst du nicht, dass ich geweint habe. Ich habe dir einmal versprochen, nie deine Nase zu erwähnen. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie, weil ich dich liebe. Der Arzt meint, dass du wieder in Ordnung kommst. Ärzte sagen manchmal nicht die Wahrheit. Dein Mund ist auch ganz nass. Küsse mich, hast du unter der Brücke gesagt. Sag es bitte noch einmal. Du sagst es nicht. Du kannst es nicht sagen. Nie wieder. Dein Atem ist aus dir herausgefahren. Der dich geholt hat, hat ihn mitgenommen. Ich brauche dich nicht abzutrocknen. Ich habe das Handtuch umsonst geholt. Aber es dauert noch lange, bis das geschieht. Ich stehe noch immer auf der obersten Stufe der Treppe, die zu den Brückenbögen hinunterführt. Ich rieche das Saure des Schmutzes, der im Fluss treibt. Jener kommt die Treppe hoch. So nah bin ich ihm noch nie gewesen. Ich bin ganz starr, als wäre ich aus Stein. Ein Stück Treppengeländer, ein Pfosten, leblos, außerhalb des Sterbens. Und er wäre jemand, dem Steine gleichgültig sind, da er sie nicht benutzen kann, weder als Bank noch als Brunnenrand. Er geht langsam, langsam an mir vorüber. Weiß er nicht, wohin? Er muss wohl auf ein Signal warten, das nur er sieht. Auf den Flügelschlag einer Fledermaus, die sonst niemals durch diese Straße fliegt. Auf die Bewegung einer Blindschleiche, die sonst niemals aus diesem Gully äugt. Die Fledermaus wird ihm die Richtung angeben. Die Blindschleiche wird ihm die Geschwindigkeit sagen, die er einhalten muss. Aber wer ist das, der anderthalb Schritte vor ihm schlendert? Der Mann sieht so aus, als hätte er lange Zeit mit keinem geredet. Ich kann sein Gesicht sehen, als er sich nach seinem Verfolger umdreht. Er hat ein zweites Gesicht über sein eigentliches Gesicht gezogen. Sein zweites Gesicht gibt Gleichgültigkeit vor. Aber sie wird von Verachtung und Verzweiflung durchlöchert. Da ändert der Mann mit einem Mal die Richtung und kommt jenem anderen entgegen. Fast wären sie aufeinander geprallt. Sie verfolgen mich? Ich gehe hinter Ihnen her. In wessen Auftrag? 6. Oktober 1963. Weshalb flüstern Sie? Habe ich etwas gesagt? Na, weshalb sprechen Sie so leise, dass ich es nicht verstehen kann? Es war nicht für Sie bestimmt. Was? Weshalb sagen Sie es dann? Für später. Wann ist es? Bald. Ja, wann zum Teufel? Viel zu bald. Bertha? Ich freue mich. Verstehe ich nicht. Ich freue mich diebisch. Verstehe ich nicht. Ich schlage euch allen ein Schnippchen. Möchte wissen, wie. Ich setze mich nicht in den Stuhl. Ich sterbe nicht in eurem Stuhl. Ich sterbe wann und wo ich will. Keine Sorge. Der Gouverneur wird jeden Augenblick den Befehl unterschreiben. Ha! Ich sterbe vorher. Die sind so gesund wie ich. Wer hier stirbt, bestimmt der Gouverneur. Ja, mein Freund ist mächtiger als dein Gouverneur. Und wer ist Ihr Freund? Da, da steht er. Wo? Neben der Zellentür, in der Ecke. Ein Aufwischlappen. Sie fantasieren. Ein bisschen Dreck. Ich kenne ihn. Ich habe ihn vor 2 Jahren auf der Straße gesehen. Er hat mich angehaucht. Jetzt ist er wieder da. Bald wird er so groß wie die Zelle sein. Dass er sich nur nicht den Kopf einstößt. Wissen Sie, was Sie sind? Verrückt, ich weiß. Natürlich, wer einen anderen totschlägt, ist verrückt. Warum haben Sie es bloß gemacht? Ihnen kann ich es ja sagen, dem letzten Menschen, den ich sehe. Irrtum. Sie sehen noch den Pfarrer und den Mann, der... Na, sagen Sie es ruhig. Den Mann, der mich festschnallt. Aber er wird mich nicht festschnallen. Warum haben Sie es bloß getan? Ich wollte etwas aus mir machen. Ich wollte kein Vertreter mehr sein. Na ja, das Treppenlaufen und das Geschwätz mit den Weibern. Ich wollte nicht mehr schäbig sein. Ich wollte über mich hinaus. Ich wollte aus mir heraus. Das will ich auch oft. Aber es ist unmöglich. Ich kaufte mir die Wochenendzeitung und ich las die Stellenangebote. Ich bewarb mich. 100 Mal wurde ich abgelehnt. Einmal wurde ich angenommen. Als ich mich auf die neue Tour machte, da merkte ich, dass ich abgerutscht war. Merkte es 1 Dutzend Mal. Schließlich war ich so tief unten, dass ich nicht mehr aus meinem Loch heraus wollte. Ja, aber dann gingen Sie doch heraus. Ich hatte mir etwas überlegt. Ich stellte fest, dass ich denken konnte. Das, was ich gedacht hatte, führte ich aus. Ich tötete irgendeinen. Alle sprachen von Ihnen? Das auch, aber das war es nicht. Ich hatte mich über mich selbst hinausgehoben. Dafür kommen Sie nun auf den Stuhl. Kein Stuhl! Er, der mich abholt, steht da. Du? Nimm mich mit. Warum antwortest du nicht? Warum schüttelst du den Kopf? Warum gehst du? Was haben Sie? Ich gehe gar nicht weg. Ich bin der Pfarrer. Ich komme, um Sie vorzubereiten. Der Gouverneur hat den Befehl unterschrieben. Ich will das nicht mehr mit ansehen. Ich will nicht mehr sehen, wie er die Leute anhaucht. Ich bin weggegangen, ins Hotelviertel, wo ich wohne. Gerade gehe ich auf einen von den roten Baldachinen des Königs von Spanien zu, als ich seinen Schritt hinter mir höre. Inzwischen weiß ich, wie er die Füße setzt. Er, der schweben kann, wann und wohin er will, tritt auf, als wären seine Beine aus Holz gedrechselt. Steckt vielleicht nur ein Spatzenschreck unter dem Regenmantel? Eine Vogelscheuche, die ferngelenkt wird? Am liebsten hätte ich ihm etwas vorgemacht. Stehen bleiben, Pfeife stopfen, vergebliche Versuche, sie anzustecken. Nein, ich lasse es. Er hätte mich durchschaut. Ich sehe ihm mitten ins Gesicht. Das Gesicht ist nicht aus Holz. Er weint. Worüber? Über den Fußgänger, der ein zweites Gesicht über sein erstes gezogen hat? Über die anderen, die er angehaucht hat und die er noch anhauchen wird? Er stellt sich neben einen der Pfosten, die den roten Baldachin des Hotels stützen. Ich stehe neben dem anderen Pfosten. Die Drehtür spuckt einen Mann aus. Ein Page folgt ihm auf dem Fuß, beflissen, unterwürfig. Wo ist mein Wagen? Hier, der Herr, bitte sehr, der Herr. Darf ich Ihnen gleichfalls behilflich sein, mein Herr? Scheren Sie sich weg. Wie unhöflich. 29. November 1961. Was haben Sie gesagt? Unhöflich? 29. November 1961. Ich verbitte mir Ihre Belehrungen. Ich bin der Personalchef der Union AG. Wenn hier jemand zu belehren hat, bin ich es. Ich brauche Ihre Belehrung nicht. Page, wollen Sie mich nicht von diesem Schnorrer befreien? Entfernen Sie sich augenblicklich. Gern, mein Kind. Warum fahre ich eigentlich durch diesen Wald? Weil der Wald voll von Toten ist. Ach Quatsch, ich sehe auf meinen Tacho. Sieh lieber auf den Straßenrand. Wozu? Ich fahre mit 100 Sachen. 100 Tote stehen am Straßenrand. Ich sehe nichts. Siehst du die Bäume? Ich sehe meinen Scheinwerfer, meine Scheibenwischer, meinen Rückspiegel, meine Handbremse, meine Fußbremse. Die Bäume sind die Toten. Tote haben hier nichts zu suchen. Alles ist bestens in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Du hast alles in Unordnung gebracht. Du irrst dich. Ich habe alles prima im Schuss. Ich bin der Personalchef der Union AG. Das Betriebsklima ist fabelhaft. Die Leute fressen mir aus der Hand. Fressen sie? Ich finde überhaupt alles fabelhaft. Ich steigere die Geschwindigkeit von 100 auf 120. Ich fahre wie der Teufel. Wie der Teufel? Wie der Teufel. Wer bist du? Ich habe es dir gesagt, schon vor 19 Jahren. Vor 19 Jahren? Damals, als du für mich gearbeitet hast. Ich habe immer nur für die Union AG gearbeitet. Als du mir die schicktest, die jetzt am Straßenrand stehen. Ich gehe auf 130. Es nutzt dir nicht. Auf 140. Die Toten winken. Ich fahre an ihnen vorbei. Sie stellen sich dir in den Weg. Woher weißt du das? Weißt du immer noch nicht, wer ich bin? Ich fürchte dich nicht. Erinnerst du dich an den Befehl? Still. An deinen Befehl? 160. Wiederhole ihn. Befehl. Bewohner dieses Dorfes haben vor anderthalb Stunden zwei Patrouillengänger hinterrücks umgebracht. Zur Warnung ordne ich an, dass 100 Einwohner liquidiert werden. Die Ausführung. Wir trieben sie in die Kirche, wir schlossen hinter ihnen zu, wir steckten die Kirche in Brand, sie verkohlten. Hörst du die Rufe? Hörst du, was die Bäume rufen? Ich wende. Die Bäume haben dich umstellt. Bäume, seht mich nicht so an. Komm, Vertilger. Warum haben Sie mein Kind zu mir gesagt? Ich bin schon 13. Du bist mein Kind. Alle sind meine Kinder. Was haben Sie mit mir vor? Nichts. Ich könnte dich anhauchen, aber ich tue es noch nicht. Der Hotelpage wird blass. Er starrt den Mann im Regenmantel an. Der Mann im Regenmantel aber eilt am Pagen vorbei in das Hotel hinein. Der Portier traut sich nicht an ihn heran. Doch er gibt dem Empfangschef ein Zeichen. Der Empfangschef zuckt die Achseln. Er schreibt und telefoniert nicht mehr. Seine Hände und Lippen sind stillgelegt. Der Portier macht einen Schritt auf jenen zu, bleibt dann aber stehen, wie von einem unsichtbaren Spinnennetz festgehalten. Dabei wischt er sich über die Augen. Der Besucher gelangt zu den Sesseln, deren Füße mit Goldstaub bespritzt sind. Ihre Sitze sind mit Drachen aus Seide bespannt. In einem Sessel sitzt ein Herr. Er liest Zeitung und sieht nicht hoch, als jener sich ihm nähert. Bringen Sie das Material? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das haben Sie zu wissen. Ich weiß nur, dass Sie nicht mein Vorgesetzter sind. Sind Sie verrückt geworden? Was bin ich denn? 31. Dezember 1980. Sie riechen ja aus dem Mund. Nach Fusel. Nach Regenbogen. Barkel, ne? Was kann ich für Sie tun? Den Burschen da anhalten. Seine Personalien feststellen. Dienstlicher Befehl. Ich bin Hotelangestellter, Herr General. Bitte lassen Sie mich zum General, Herr Leutnant. Geheime Dienststelle. Was ist das geheim? Parole? Ich bin kein Soldat. Hände hoch! Oder ich schieße. Schießen Sie. Ich muss zum General. Ich habe Sie getroffen. Warum sind Sie nicht umgefallen? Lassen Sie mich jetzt durch. Wer sind Sie? Der Regenbogen. Herr General? Nicht Stern. Ich bin es. Oh, verdammt. Sie kommen ungelegen. Sie wissen, wer ich bin? Der Mann aus der Hotelbar. Niemand erkennt mich oder ich sage es ihm. Ich habe ihnen nicht gesagt, wer ich bin. Ich habe sie nicht erkannt. Ich habe nur nachgedacht. Ich habe einen Riecher für ihresgleichen. Heute komme ich anders. Anders? Ich komme nicht als der, an den Sie liefern. Heute sind Sie selbst geliefert. Ich habe keine Zeit für Sie. Dies ist Ihre Minute. Ich muss auf den Knopf drücken. Es nützt Ihnen nichts mehr. Lassen Sie es bleiben. Ich irre mich nicht. Ich sehe die Tafel. Ich sehe die Punkte auf der Tafel. Die Punkte sind unverkennbar. Sie haben die richtige Form, die bekannte Geschwindigkeit, die Richtung unmittelbar auf uns zu. Sie zittern in sich selbst. Sie sind es. Und wenn die Tafel sich irrt? Apparate irren sich nicht. Dies ist Ihre Sekunde. Sie irren sich, Herr. Dies ist die Sekunde der anderen, dort drüben. Ich drücke auf den Knopf. Ihre Hand zittert. Ich nehme die andere. Schläme Sie. Du bist schuld daran. Woran? An dem Ende. An wessen Ende? An dem Ende des Lebens. Wenn ich den Gegenschlag nicht auslöse, endet nur das Leben auf unserer Erdhälfte. Und das Ende des Lebens auf der anderen Erdhälfte? Weißt du nicht, was Ursache und Wirkung ist? Ich weiß nichts von Ursachen und Wirkung. Ihr wollt mich nur zu Ursache und Wirkung machen. Weg, du! Was willst du noch? Sieh auf die Tafel. Deine Punkte sind erloschen. Die Apparate haben sich geirrt. Trotzdem tust du deinen letzten Atemzug. Ich habe mich geirrt. Bist du doch ein Mensch? Wohin fliegen wir? Komm, ich zeige dir etwas. Was? Einen Regenbogen. Es steht geschrieben, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Er soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ist das wahr? Ist das wahr, was geschrieben steht? Aber auch wenn die Erde stehen wird, werde ich nicht mehr stehen. Und wenn ich nicht stehen werde, wenn ich die Augen schließen werde, wird dann die Erde stehen? Ich kann nicht mehr. Ich mache mich davon. Alles, was ich gesehen habe, ist gar nicht wirklich. Es ist nur meine Angst. Ich bin ein Narr und ich denke nur an mich. Ich verlasse die Straße und gehe in den Park hinein. Da ist der Hauptweg. Ich kreuze ihn. Da ein Rasen mit Buchsbaum. Da Rosenhecken. Da ein Kinderspielplatz, ein Brunnen, von Bänken umgeben. Ein paar alte Leute sitzen darauf. Ich setze mich auf eine Bank, wo ein junger Mann sein Kofferradio auf den Knien hält. Er hört Jazz. Ich bin froh, dass ich weg bin. Von der Straße, auf der jener gegangen ist. Ich bin ihm entkommen. Was machen Sie denn da Schönes? Drummen. Was ist das? Oh Gott, ich bin ihm nicht entkommen. Wen holt er? Ihn oder mich? Sie wollten mir sagen, was Drummen ist. Kommen Sie vom Mond? Nicht so ganz. Ich will es Ihnen erklären. Also hier ist mein Transistor. Das ist eine Trommel. Und hier meine Finger, das sind die Trommelschlägel, die auf die Trommel schlagen. Oder ich wische mit den Fingern über den Transistor und jetzt sind sie Jazzbesen. Haben Sie das begriffen? So ungefähr. Ich will nämlich mal ein berühmter Drummer werden. 14. Oktober 1971. Haben Sie das zu mir gesagt oder zu ihm? Zu mir oder zu ihm? Ich werde Jazz machen. In einem Riesensaal, wo sonst Boxkämpfe und Sechstagerennen stattfinden. Was werden Sie spielen? Oh, when the Saints go marching in. Ein schönes Lied. Ich frage mich, gibt es Heilige? Und wenn es welche gibt, wo wenn sie irgendwo sind, woran erkennt man sie? Und wenn man sie erkannt hat, werden sie in die Stadt kommen. Und wenn man sie dazu überredet hat, was werden sie in der Stadt machen? Und wenn sie etwas machen wollen, etwas Heiliges, weil sie die Heilige sind, wird man sie es machen lassen. Der Bürgermeister, der Polizeidirektor, der Chef der Unterstalt, der Bischof, der Gewerkschaftssekretär, auf in the Saints go! Komm, mein Freund. Meine Damen und Herren, ich darf Sie wegen des Zwischenfalls um Entschuldigung bitten. Aber wir haben für alles gesorgt. Ein Ersatz ist zu stellen. Sie haben geseufzt. Ja. Weshalb seufzen Sie? Ihretwegen. Meinetwegen. Was mache ich nun mit Ihnen? Sie sind mir den ganzen Tag nachgegangen. Sagen Sie, wann es ist. Wann ist es? Wie heißt das Datum? Ich darf es nicht sagen. Ich möchte Ihnen den Mantel abreißen, die Mütze vom Kopf schlagen. Ich möchte Sie töten. Sie können es nicht. Warum quälen Sie die Menschen so? Damit Sie fragen lernen, statt zu antworten. Warum verlangt man immer Antworten von uns? Damit ihr denken lernt, statt zu vertilgen. Kann ich jetzt aufstehen? Steh auf. Kann ich weggehen? Geh. Nach Hause? Ja. Zu meinem Tisch, zu meinem Bett, zu meinem Stuhl? Ja. Zu Block und Bleistift? Was willst du schreiben? Von Menschen, die fragen, statt zu antworten. Die denken, statt zu vertilgen. Kann ich gehen? Geh. Wohin wirst du gehen? Ein Salamander wird es mir sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.